Erster, wer sich von anderen absondert, folgt nur seinen eigenen Wünschen und lehnt sich gegen alles Vernünftige auf. Zweiter, ein Narr mag keine Einsicht, sondern er möchte nur seine eigenen Gedanken zeigen. Dritter, wo ein gottloser Mensch hingeht, da kommen auch Verachtung und Schande mit ihm. Vierter, die Worte eines Menschen können wie tiefe Wasser sein, wie ein sprudelnder Bach oder eine Quelle der Weisheit. Fünfter, es ist schlecht, wenn man im Gericht den Gottlosen bevorzugt oder dem Gerechten sein Recht nimmt. Sechster, die Worte eines Narren führen zu Streit und sein Mund ruft nach Schlägen. Siebter, der Mund eines Narren führt zu seinem Untergang, denn seine Lippen sind eine Falle für sein Leben. Achter, die Worte eines Verleumders sind wie leckere Bissen, die tief in das Innere des Menschen dringen. Neunter, wer bei seiner Arbeit nachlässig ist, ist wie ein Bruder dessen, der Dinge zerstört. Zehnter, der Name des Herrn ist wie ein starker Turm, dorthin flieht der fromme Mensch und ist sicher. Elfter, der Reichtum eines reichen Menschen ist für ihn wie eine feste Stadt und scheint ihm eine hohe Mauer zu sein. Zwölfter, Stolz führt zum Untergang, aber Demut führt zu Ehre. Dreizehnter, wenn jemand antwortet, bevor er zugehört hat, wird das als Dummheit und Schande angesehen. Vierzehnter, der Mut eines Menschen kann Krankheit ertragen, aber ein trauriges Herz, wer kann das aushalten? 15. Ein kluges Herz sucht Wissen, und das Ohr der Weisen strebt nach Erkenntnis. 16. Ein Geschenk öffnet einem Menschen Türen und bringt ihn vor wichtige Personen. 17. Der Erste, der seinen Fall vorbringt, scheint im Recht zu sein, aber dann kommt der andere und prüft ihn genau. 18. Das Los kann Streitigkeiten beenden und starke Gegner voneinander trennen. 19. Ein beleidigter Bruder ist schwerer zu gewinnen als eine feste Stadt, und ein solcher Streit ist so hart wie die Riegel eines Palastes. 20. Ein Mensch wird von den Worten seines Mundes satt, denn er erntet, was seine Lippen sagen. 21. Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge, und wer sie gut gebraucht, wird die positiven Folgen erleben. 22. Wer eine Ehefrau findet, findet etwas Gutes und erhält Gunst vom Herrn. 23. Der Arme bittet flehentlich, aber der Reiche antwortet hart. 24. Viele Bekanntschaften können zum Verderben führen, aber es gibt auch Freunde, die treuer sind als ein Bruder.